Heute in Lesart: Populär und paradox. Dirk Kurbjuweit schreibt eine ernüchternde Erfolgsgeschichte der Kanzlerin Angela Merkel. Risiken und Nebenwirkungen. Norbert Röttgen spekuliert über die Zukunft des Landes. Und? Fluch oder Segen? Herfried Münkler untersucht die politischen Mythen der Deutschen. Zur Lesart begrüßt sie Sigrid Brinkmann. Dirk Kurbjuweit gehört zu den wenigen Autoren, die als Journalisten und Erzähler gleichermaßen erfolgreich sind. Zwei seiner Romane, Die Einsamkeit der Krokodile und Schussangst, sind sogar verfilmt worden. Erst kürzlich erhielt Kurbjuweit, der das Berliner Büro des Spiegel leitet, zusammen mit Christoph Schwennicke den Medienpreis Politik des Deutschen Bundestages für einen Beitrag, der um die zunehmende Demokratiemüdigkeit der Deutschen kreist. Eine gefährliche Trägheit, meinen die beiden Spiegelkollegen, mache sich hierzulande breit, gespeist aus Liederlichkeit, Selbstsucht und einem allgemeinen Verdruss über Politik. Die Reporter haben Gegenden durchstreift, in denen Sozialarbeiter das Wort Demokratie meiden, um überhaupt Gehör zu finden bei aversiven Hilfsempfängern, jung wie alten. Häufig erntet die Frage nach Möglichkeiten demokratischer Teilhabe nur ein Achselzucken. Auch aus diesem Grund schauen Berufspolitiker etwas bang auf die kommende Bundestagswahl im September. Dirk Kurbjuweit will mit seinem neuen Buch über Angela Merkel zeigen, wie die Politikmaschine summt und schnurrt. Schon im Untertitel fragt er offen, ob Merkel die Kanzlerin für alle sei. Der Publizist und Fernsehmoderator Wolfgang Kerles hat Kurbjuweits Porträt der Politikerin für uns gelesen. Ich will Deutschland dienen. Zu den größten Rätseln der deutschen Politik zählen diese zwei Fragen. Warum ist Angela Merkel so überaus beliebt? Und wer ist diese Kanzlerin und was denkt sie? Eigentlich ist die Kanzlerin ein Paradoxon, denn wie kann jemand, der ein so verwaschenes Bild von sich gibt, zugleich so populär sein? Ihre Kanzlerschaft war bisher eine große Verweigerung, sich über Worte zu erkennen zu geben. So Dirk Kurbjuweits gewiss nicht überraschendes Urteil. Warum sie nichts von sich, ihren Zielen, Motiven, Konzepten preisgibt, darauf sucht er eine Erklärung. Sein kompakter Essay ist ausdrücklich keine Biografie, begnügt sich aber auch nicht mit einer politischen Analyse dieser Kanzlerschaft. Der Berliner Spiegelkorrespondent ist nicht nur ein guter Journalist, sondern auch ein talentierter Schriftsteller. Kurbjuweit, der erfolgreiche Romancier, kann präzise beobachten und aus seinen Beobachtungen Schlüsse auf die Persönlichkeit seiner Hauptfigur ziehen. Davon profitiert diese Studie über eine Frau, die, so der Autor, der ideale Typus für Politik total ist. Was würde der CDU eigentlich fehlen? Ich, habe ich gesagt, kurz und knapp. Angela Merkel, als Außenseiterin gestartet, als Quereinsteigerin aus dem Osten begrüßt, ja als leibhaftige Vollendung der Einheit bejubelt, als Physikerin für ihr hohes Maß an Rationalität geschätzt. Wie kommt es, dass gerade sie sich so blitzschnell dem Betrieb angepasst hat? Weshalb konnte sie an den mit allen Wassern gewaschenen Westmännern vorbeiziehen? Weshalb ist sie von den Deformationen des Politikertums stärker erfasst worden als alle Kohls und Kochs in ihrer Partei? Kurbjuweits Antwort: Nicht obwohl, sondern weil Frau Merkel eine ostdeutsche Vergangenheit hat, macht sie sich das System perfekt untertan. Kann es etwa sein, dass ein Leben in der DDR, in einer Diktatur, sie ganz gut auf das Leben in der Politik einer modernen Massengesellschaft vorbereitet hat? Man musste sich ausmalen, dass da überall Augen und Ohren sind, dass man sich bedeckt halten muss, misstrauisch sein muss, um nicht in seiner wahren Haltung erkannt zu werden. Sie lernte, sich zurückzunehmen. Worte können gefährlich sein. Diese Regel hat sich früh bei ihr eingeprägt. Mit dieser Grundthese erklärt Kurbjuweit fast alles, was an Angela Merkel irritiert. Warum sie sich vor klaren Sätzen hütet, warum sie aus Vorsicht vor den eigenen Worten verstummt, warum sie sich so selten festlegt, meist undeutlich bleibt. Aber auch, wie sie es trotzdem schaffen konnte, mitten in der Parteispendenaffäre den großen Kohl zu erledigen, erklärt der Autor aus einem Leben, das ihr gezeigt habe, dass man ein Regime, das schwach ist, stürzen kann. Es ist die Tatsache auch zu berücksichtigen, dass die Zeit des aktiven Politikers Helmut Kohl vorbei ist. Kurbjoweit reizt seine These ganz aus. Das führt dazu, dass er manches überspitzt. So stilisiert er Angela Merkel zur Heimatlosen und Schutzlosen, über die CDU-Karrieristen aus dem Westen verletzend hergefallen seien, die nicht habe ankommen dürfen in der Bundesrepublik. Sie sei die meist angefeindete Frau der Republik gewesen und habe einen gnadenlosen Machtkampf bestehen müssen. Das ist nicht richtig. Wäre es so gewesen, hätte sie die Partei nicht zur Vorsitzenden und Kanzlerkandidatin gemacht. Unterschätzt worden ist sie, aber nicht diskriminiert. Sie wurde aufs Schild gehoben. Kurbjoweit erklärt es so. Angela Merkel, von Haus aus ehrgeizig, wurde in einen brutalen Ehrgeiz getrieben. Heimatlosigkeit heißt auch, nichts verlieren zu können. Das fördert die Entschlossenheit. Angela Merkel war wild entschlossen, ist wild entschlossen. Sie kann sich nichts anderes vorstellen als Bundespolitik. Sie hat kein Idyll, keine Ersatzwelt, keine klare Vorstellung von einem Danach. Sie ist verdammt zu totaler Politik. Und das macht sie stärker als fast alle anderen Politiker. Der Mensch verschwand. Frau Merkel ist zum Neutrum geworden. Ohne Herkunft, ohne Haltung. In Deutschland wird sie nicht einmal als Frau wahrgenommen. Angela Merkel trat im Wahlkampf 2005 als liberale Reformpolitikerin an, deren zentrale Begriffe Freiheit, Freiraum, Eigenverantwortung lauteten. Nichts ist mehr davon übrig. Als Kanzlerin der Großen Koalition betreibt sie eine mehr oder weniger sozialdemokratische Politik. Es ist fast unmöglich herauszufinden, ob die Radikalreformerin oder die schwarze Sozialdemokratin die wahre Merkel ist und welche der beiden Merkels nur ein PR-Gag. Kurbjoweit wagt sich weit vor. Er glaubt tatsächlich noch immer an die Reformerin in ihr. Angela Merkel hat sich als Kanzlerin zur Sozialdemokratin gewandelt, zur Zuckerbäckerin. Aus Angst vor La Fontaine, aus Angst vor der SPD, aus Angst vor der Stimmung im Volk. Das ist die traurigste Erkenntnis ihrer ersten Amtszeit. Sie hätte mal Nein sagen können und dann sehen, was passiert. Sie hätte verhandeln können, kämpfen. Sie hätte hin und wieder klar sagen können, was sie eigentlich will. Das wäre Führung gewesen. Sie aber hat auf Führung verzichtet. Meinungsbildung oder Beurteilungen sind ja immer sehr wetterwenderisch. Mal wird man kritisiert, mal wird man gelobt. Kurbjoweit traut Angela Merkel immerhin zu, in einer schwarz-gelben Koalition zu sich selbst zurückzufinden. Davon träume sie. Bis dahin sei Angela Merkel im Transit zu sich selbst. Wenn das nicht ein Wunschtraum ist. Frau Merkel will Kanzlerin bleiben. Nichts deutet darauf hin, dass sie die Fortsetzung der Großen Koalition für ein Unglück hielte. Sie liebt das Amt mehr als die Macht, das Land zu verändern. Zumal in der großen Krise ihre früheren liberalen Ansichten an Wert verlieren. Niemand ruft mehr nach mehr Freiheit, alle nach mehr Kontrolle. Auch jetzt wieder verfolgt Frau Merkel ihre bekannte Strategie von allem ein bisschen. Im Prinzip begab sie sich wieder in den Zustand der Schwebe, ihren Lieblingszustand. Sie wartete ab. Das Konjunkturpaket 2 wirkt wie die Zusammenfassung ihrer Kanzlerschaft. Es ist ein Sammelsurium, eine große, breit gestreute Wohltat, die nach politischen Gesichtspunkten zusammengewürfelt wurde. Die Kanzlerin führt nicht, sie wird geführt. Mal von Seehofer, mal von Sarkozy. An ihrer Beliebtheit in der Bevölkerung ändert es nichts, weil die Deutschen Führen durch Besänftigen für eine Tugend halten. Kurbjoweits Buch ist die notwendige Entzauberung einer populären Politikerin. Es ist zugleich ein hellsichtiger Versuch über den Politikerberuf schlechthin. Über Ängste, Misstrauen, über die Unfähigkeit zur Freundschaft, Unbarmherzigkeit und Hysterie. Und über die Bedeutung als wahre Belohnung der Politiker. Wie aus einer ostdeutschen Pfarrerstochter ein Politikmensch wurde. Das ist eine ziemlich ernüchternde Erfolgsgeschichte. Und ich schließe überhaupt nicht aus, dass entweder neue Probleme auftreten werden oder aber ich auch in einigen Stellen meine Haltung nochmal revidieren muss. Wolfgang Herles über Dirk Kurbjoweits Essay Angela Merkel, die Kanzlerin für alle. Das Buch, das Aufschluss darüber gibt, warum Angela Merkel Volk noch immer nicht kann, ist gerade im Hansa Verlag herausgekommen. Mal wird man kritisiert, mal wird man gelobt. Deutschlandradio Kultur. Lesart. Das politische Buchmagazin. Und nun richten wir den Blick auf einen Vertrauten der Kanzlerin, auf Norbert Röttgen, den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Als sich im Spätsommer 2008 der Zusammenbruch der Finanzmärkte für wirtschaftskundige Beobachter abzeichnete, schrieb Röttgen ein Buch, dem er einen auftrumpfend optimistischen und mit Blick auf die jetzige Lage auch provokanten Titel verpasste. Deutschlands beste Jahre kommen noch. Noch befinden wir uns also im Tal, in der unendlich anmutenden Warteschleife. Noch genügt der Kanzlerin und ihren Bundesministern die defensive Beherrschung des Augenblicks. Der Publizist Konrad Adam begründet in seiner Rezension, warum er skeptisch ist, wenn Männer wie Norbert Röttgen Antwort auf die Frage versprechen, warum wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen. Das ist eine Antwort, die den Zweifel nährt, den sie zerstreuen will. Schiebt sie die trübe Frage nach der Zukunft des Landes und den Gründen, die an ihr zweifeln lassen, doch vor sich her. Jeder Zeitungsleser kennt diese Gründe. Die katastrophale Bevölkerungsstatistik, die wachsende Entfremdung zwischen alt und jung, die Verlangsamung und Verödung des Daseins und ihre absehbare Folge, das Scheitern der sozialen Sicherheit, die ohne ausreichenden Nachwuchs nicht glaubwürdig versprochen werden kann. Nicht ohne Grund sind die Sozialpolitiker so einsilbig geworden. Röttgen ist ein Mann der Wirtschaft und schon deswegen gegen den Berufsoptimismus der Sozialpolitiker gefeit. Er formuliert bescheiden, wenn er am Schluss des Buches notiert, dass Deutschlands beste Jahre noch kommen, wird auch angesichts der Aufstiegs- und Erfolgsgeschichte der letzten 60 Jahre nicht zur Gewissheit. Nicht zur Gewissheit. Das klingt vorsichtiger und ehrlicher als die wilden Fanfarenstöße, mit denen sich seine Kollegen von der sozialen Front hervorgetan haben. Was jeder Unternehmer weiß, das weiß auch Norbert Röttgen. Dass Autos keine Autos kaufen. Dazu braucht man Menschen, lebendige, einfallsreiche, hoffnungsvolle und zahlungskräftige Menschen. Wo die knapp werden, wird alles andere auch knapp. Röttgen will nicht weniger als eine Neubegründung der Politik und setzt dazu auf die Gestalt des Bürgers. Welche Begrifflichkeiten man auch wählt, die Aussage bleibt doch stets die gleiche. Deutschlands Zukunft sind seine Bürger. Wenn das so ist, muss diese Zukunft umso düsterer aussehen, je schlechter es ihrem Träger, dem Bürger, geht. Und dem geht es ganz offensichtlich an den Kragen. Beide Koalitionsparteien sind sich einig in der Absicht, den selbstständigen Bürger auf das Niveau eines Almosenempfängers herabzudrücken. Sie unterscheiden sich nur in der Entschlossenheit, mit der sie das Ziel verfolgen. Wo die CDU zögert und bremst, kann es der SPD nicht schnell genug vorangehen. Als Mittel dazu dient die Umstellung des sozialen Leistungskatalogs von der Beitrags- auf die Steuerfinanzierung. Nur Beiträge begründen ja Rechte, nur sie erlauben es dem Bürger, den Behörden selbstbewusst entgegenzutreten und aus eigenem Recht Ansprüche geltend zu machen. Steuern begründen gar nichts, nicht einmal den Anspruch auf Almosen. Um diese Entwicklung aufzuhalten, hält Röttgen daran fest, dass die auf Arbeitsleistung beruhende und im Kern durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanzierte Rentenversicherung vorrangig gegenüber dem staatlichen, durch Steuermittel finanzierten Unterstützungssystem ist. Die Vermischung beider Systeme wäre unter dem Gesichtspunkt der Anerkennung von Leistung verheerend. Schön und gut, wird man sagen. Doch eben dazu muss es ja kommen, weil die Sozialversicherungssysteme, kaufmännisch betrachtet, heute schon pleite sind. Früher oder später wird das Versicherungsprinzip, das in den sozial genannten Zweigen der Betreuungsindustrie schon immer eine Lüge war, auch offiziell zu Grabe getragen und der Bürger zum Subventionsempfänger degradiert werden. Die Rente nach Kassenlage wird dann zur traurigen Regel. Und nicht nur sie, weil für die Arbeitslosenversicherung längst schon das Gleiche gilt und die Umstellung der gesetzlichen Krankenversicherung auf Steuerfinanzierung in vollem Gange ist. Röttgen will demgegenüber am Leistungsprinzip festhalten. Aber was versteht er darunter? Was soll die Berufung auf Leistung bedeuten, wenn ein Mann wie Jürgen Schremp, der frühere Vorstandschef von Daimler-Chrysler, seine Optionen, Boni oder wie die erfolgsabhängig genannten Gehaltsbestandteile sonst noch heißen, in dem Moment einlöst, in dem der Aktienkurs des von ihm gesteuerten Unternehmens, erleichtert über die Nachricht vom Ausscheiden dieses habgierigen Mannes, steil in die Höhe schießt, so dass Schrempp nicht etwa für seine Leistung, sondern für seine Unfähigkeit mit einem Millionengewinn belohnt worden ist. Der auch von Röttgen verwandte Begriff der Risikogesellschaft passt nicht auf eine Gesellschaft, die solche Exzesse hervorbringt oder duldet. Denn sie zerlegt das Risiko ja ganz bewusst und folgenreich in seine Bestandteile, in die Chancen, die sie den wenigen vorbehält, die über die Höhe ihres Einkommens selbst bestimmen können, und in die Gefahren, die für die vielen vorgesehen sind, die sich von anderen vorrechnen lassen müssen, was sie wert sind. Ein Land, das es sich bieten lässt, das Risiko in dieser Weise aufzuspalten, ist keine Risikogesellschaft, sondern ein schlecht maskierter Ständestaat. Anders als Röttgen das will, hat die Globalisierung eben nicht aus dem Hochlohnland Deutschland im Handumdrehen ein gefühltes Hochrisikoland gemacht, quer durch alle Bevölkerungs- und Einkommensschichten. Oh nein. Zusammen mit der Möglichkeit, Gefahren und Chancen höchst ungleich zu verteilen, hat die Globalisierung auch einen Menschentyp hervorgebracht, der schamlos genug ist, diese Möglichkeiten bis zum Letzten für sich selbst auszunutzen. Es ist ein moralischer Defekt, der die Globalisierung um ihren Kredit gebracht hat. Weshalb sie erst dann und nur dann Freunde finden wird, wenn sich die Moral, wie es das Sprichwort will, wieder von selbst versteht. Norbert Röttgen hat das Buch »Deutschlands beste Jahre kommen noch« im Piper Verlag veröffentlicht und Konrad Adam hat es in der Lesart vorgestellt. Und nun einige Neuerscheinungen in kompakter Zusammenfassung. Kurz und kritisch. Die Leute starren auf ihr Handgelenk und reden über die Armbanduhr. Ist Ruth Klüger eine modische Trendsetterin? Nein, ein Opfer verschämter Schaulust. Ihre KZ-Tätowierung provoziert Hinstarren und Drumherumreden. Auch nachdem sie das Brandmal hat entfernen lassen, bleibt sie eine potenziell Verfolgte. Selbst auf avancierten beruflichen Positionen, bis zur Princeton-Professorin hat sie es gebracht, kann sie nie ihr Misstrauen niederkämpfen, als Jüdin oder Frau oder beides zusammen diskriminiert zu sein. Unterwegs verloren ist das bittere Resümee eines nominell erfolgreichen, in der eigenen Bewertung aber stark zerklüfteten Lebens mit gescheiterter Ehe, abtrünnig gewordenen Kindern und endlosen, meist verlorenen Kämpfen um Anerkennung im Wissenschafts- und Literaturbetrieb. Offen, mutig, schonungslos vermag das Buch jüngeren intellektuellen Frauen wenig Zuversicht einzuflößen. Dennoch, oder gerade darum, ein autobiografischer Meilenstein. So schreibt nämlich nur, wer im Inneren unzerstört geblieben ist. Ruth Klüger, unterwegs verloren. Schollnei Verlag, Wien. Das kann nur ein Mann bringen. Schon auf dem Deckblatt prangt der Professorentitel. Nicht widersprechen, ich bin Akademiker. Uni Osnabrück. Naja. Aber Dieter Otten, Verzeihung, Professor Otten, will den Medien mit seiner 50-plus-Studie ordentlich in die Parade fahren und das Gerede von der überalternden Gesellschaft stoppen. Die 50- bis 70-Jährigen sind nämlich nicht alt, verknöchert und konservativ, sondern gereifte, linksliberale Humanisten. Ihr revolutionärer Überschwang von anno dazumal wich einer milden Weltverbesserungsbereitschaft. Sie sind sozialpolitisch progressiv, atheistisch, pazifistisch, gewaltig grün. Wer sich fragt, wie er eine eventuell konträre Weltwahrnehmung damit in Einklang bringen soll, muss zwischen den Zeilen lesen. Die Studie basiert auf 50- bis 70-jährigen Internetnutzern. Die aber verkörpern kaum den Altersmainstream. In dubio pro domo. Der 64-jährige Autor hält schon mal den Rahmen hoch, durch den er sich selbst betrachtet sehen will. Dieter Otten, die 50-plus-Studie. Wie die jungen Alten die Gesellschaft revolutionieren. Rowohlt Verlag, Rheinbeck. Alt, sind die Sitten und Gebräuche, die Christine Gräfin von Brühl beschreibt. Die Journalistin, die normalerweise dezent enttitelt auftritt, macht sich auf einen Streifzug durch eine anachronistische Parallelgesellschaft. Ja, es gibt ihn noch, den Adel mit seinen strengen Verhaltensnormen und einer harschen Apartheidspolitik. Nach wie vor gelten Heiraten mit Bürgerlichen als krasser Abstieg, selbst wenn die Bürgerlichen wohlhabender sind als der alte Adel. Das launig geschriebene Buch schildert Jagdpartien, Edelinternate, Debütantenbälle, kramt in versonnenen Kindheitserinnerungen und lässt eigentlich nur eine Frage offen. Warten die wirklich auf die Restitution? Oder haben sie einfach den Anschluss verpasst? Man argwöhnt Letzteres. Christine Gräfin von Brühl, Noblesse oblige. Die Kunst, ein adeliges Leben zu führen. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main. In Frankreich hat der Historiker Pierre Nora in den 90er Jahren begonnen, Orte zu beschreiben, an denen sich das kollektive Gedächtnis der Franzosen kristallisiert. Und weil solche Erinnerungsorte die Identität eines jeden Volkes prägen, hat dieses Konzept auch in Deutschland ein Echo gefunden. Historiker haben das Brandenburger Tor, den Führerbunker, die Berliner Mauer, Bismarck, aber auch den Faust in eine lange Kette symbolisch aufgeladener Orte und Gestalten gestellt, um deutsche Mentalitäten und Selbstbilder zu entschlüsseln. Auch geschichtsträchtige Dokumente wie das Kommunistische Manifest von 1848 wirken als Erinnerungsorte, weil sie nationales Selbstbewusstsein unterfüttern. Der in Berlin lehrende Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat Bücher zur politischen Ideengeschichte und zur Logik der Weltherrschaft vorgelegt. Nun folgt eine groß angelegte Studie über die Deutschen und ihre Geschichte im Spiegel der Mythen. Den Journalisten Richard Herzinger hat Münklers Suche nach Mythen im Fluss und nach erstarrten Ikonen überzeugt. Barack Obamas Vereidigungsrede als neuer US-Präsident war ein Lehrstück in der Kunst, die Kraft politischer Mythen einer demokratischen Nation für die Bewältigung der Gegenwart einzusetzen, indem man sie im Blick auf die Zukunft forterzählt. In Deutschland verfügen wir nun einmal über kein solches Potenzial an Mythen, die durch positive geschichtliche Erfahrungen beglaubigt sind. Wie sie uns abhanden kamen, beziehungsweise warum sie bei uns nicht zum Guten wirkten, darüber hat der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler eine fesselnde Studie vorgelegt. Hinter seiner historischen Untersuchung scheint die bange Frage auf: Was hält ein politisches Gemeinwesen auf Dauer eigentlich zusammen, wenn es nicht auf ein stets abrufbares Reservoir mythologischer Großerzählungen zurückgreifen kann? Denn, so Münkler, in politischen Mythen wird das Selbstbewusstsein eines politischen Verbandes zum Ausdruck gebracht. Beziehungsweise dieses Selbstbewusstsein speist sich aus ihnen. Sie sind die narrative Grundlage der symbolischen Ordnung eines Gemeinwesens, die insbesondere dann in Anspruch genommen werden muss, wenn sich Symboliken nicht mehr von selbst erschließen oder wenn es gilt, sie zu erneuern. Ein Mythos wirkt aber nur dauerhaft, wenn er ständig, frei forterzählt und verändert werden kann. Bleibt er, vermittelt durch Literatur und Geschichtsschreibung, nicht ständig im Fluss, erstarrt er im Ikonischen und verblasst. Dieses Problem haben Diktaturen bei seiner Indienstnahme. Andererseits droht das ständige Variieren des Mythos, wenn seine diversen Neuinterpretationen nicht im politischen Handlungsraum erprobt werden können, eine Scheinrealität zu erzeugen. So war es lange in Deutschland, wo der sozialen Trägerschicht der Nationalmythologie, dem Bildungsbürgertum, die volle politische Machtentfaltung verwehrt war. Bis 1871 waren Mythen und Symbole die einzige Repräsentation der Nation. Das hatte zur Folge, dass die nationalen Erwartungen und Anstrengungen auf das Feld des Symbolischen verwiesen waren. Was im politischen Erfahrungsraum nicht der Fall war, wurde mit umso größerer Intensität in den Erwartungshorizont hineingeschrieben. Und der wurde über weite Strecken durch Mythen illustriert. Heinrich Heine hat das deutsche Streben ins Luftrevier verspottet, aber kaum einer hat besser gewusst als er, welche gewaltige Kraft von diesen Hirngespinsten ausgehen konnte. Durch die Herausbildung und die Umformungen deutscher Nationalmythen, wie die vom Kaiser Barbarossa, den Nibelungen oder Hermann dem Karusker, wurde Deutschland im 19. Jahrhundert, so Münkler, ein regelrechtes Dorado der politischen Mythografien. Auch Orte dienten als Projektionsflächen nationaler Einheits- und Größensehnsucht. Die Wartburg, Nürnberg, Dresden, der Rhein. Von ihnen hat eigentlich nur der Mythos Dresdens, das noch kurz vor Kriegsende durch alliierte Bombenangriffe zerstört wurde, die Ausplünderung des deutschen Mythenschatzes durch den Nationalsozialismus überstanden, in gewandelter Bedeutung. Der Wiederaufbau der Frauenkirche wurde zu einer Art Abschluss der Wiedervereinigung, bei dem die letzte klaffende Wunde des Krieges 50 bis 60 Jahre nach dessen Ende geschlossen wurde. Er wurde selbst zum Mythos, der von der Rückgewinnung des vernichteten Dresden als der schönsten Stadt Deutschlands berichtet. Nach dem Krieg hatten sich die Bundesrepublik und die DDR eine Art Duell der Gegenmythen geliefert. Der großen Erzählung vom antifaschistischen Widerstand und vom Erbe der frühbürgerlichen Revolution standen die Narrative von Währungsreform und Wirtschaftswunder gegenüber. Nach dem Wegfall der Systemkonkurrenz aber bleibt die mythische Unterfütterung nationalen Selbstbewusstseins nun vor allem Werbekampagnen und medialen Inszenierungen überlassen. Deren Funktionsweise analysiert Münkler anhand der Kampagne »Du bist Deutschland«, mit der die Deutschen 2006 zu mehr persönlichem Einsatz für ihr Land motiviert werden sollten. Das geht nicht ohne einen starken Zugriff auf die Emotionalität der Menschen. Wurde sie in den klassischen politischen Mythen durch heroische Opfererzählungen, kollektive Verheißungen, gemeinsame Verpflichtungen und narrative Beglaubigungen stimuliert, so tritt in den Werbekampagnen die Erzählung in den Hintergrund. Wenig Text wird in viele Bilder umgesetzt, wobei der Text von vornherein im Hinblick auf diese Bilder konzipiert wird. Doch Konzeption und Inhalt solcher Kampagnen bleiben einer kleinen Gruppe von Kreativspezialisten überlassen, wendet Münkler ein. Auch stünden hier, anders als beim vieldeutigen Mythos, eindeutige Zwecke von vornherein fest. Der Wirtschaftsstandort Deutschland muss vermarktet werden. Und dabei stört die schlechte Stimmungslage der Bevölkerung. Also muss man sie aufhellen. Derartig durchschaubare mediale Botschaften verpuffen schnell. Je stärker aber die politische Partizipation in der Demokratie werde, umso nötiger seien dauerhaft verbindende Großerzählungen, mahnt Münkler. Woher sie freilich in Deutschland kommen sollen, kann auch er nicht sagen. Doch sein Buch objektiviert die Debatte über politische Mythen. Jenseits des Generalverdachts, sie dienten stets reaktionären Zwecken, analysiert Herfried Münkler präzise die Bedingungen, unter denen sie Fluch statt Segen wurden. Die Deutschen und ihre Mythen, rezensiert von Richard Herzinger. Erschienen ist Herfried Münklers Studie im Rowohlt Berlin Verlag. Buchempfehlung. Die Gräfin Marion Dönhoff wird lange nicht vergessen sein. Klaus Habrecht hat eine sehr, sehr fundierte und spannend, ja wirklich spannend zu lesende Biografie der Gräfin aus Ostpreußen verfasst. Er hat hervorragend recherchiert. Das Buch bringt uns diese bedeutende Frau in Erinnerung auf eine sehr lebendige, intelligente Weise. Ein durch und durch lesenswertes Buch. Klaus Bölling empfiehlt die Marion Dönhoff-Biografie »Die Gräfin« von Klaus Habrecht. Sie ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die Manuskripte unseres politischen Buchmagazins können Sie im Internet nachlesen, wenn Sie die Lesart anklicken. Auf unserer Homepage www.dradio.de. Kommenden Sonntag hören Sie die nächste Ausgabe. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Einen guten Tag wünsche ich.